Vom ersten Tag des neuen Jahres an tragen die Jugendlichen in der Stadt Pyongyang durch die Tätigkeit der Stoßtruppen zur Produktionssteigerung aktiv bei. Die Jugendlichen des Vereinigten Wärmekraftwerkes Pyongyang transportierten hunderte Tonnen Kohle für den normalen Betrieb der Boiler und beseitigten die Flugasche und trugen zur Übererfüllung des Tagesplans des Betriebes groß bei. Die Angehörigen des Jugendstoßtrupps des Wärmekraftwerkes Ost-Pyongyang montierten in einem kurzen Zeitraum das große Zahnrad der Kugelmühle des Dampfkessels Nummer 3. Die Angehörigen des Jugendstoßtrupps des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Gangdong produzierten allein in der ersten Woche ein paar hundert Tonnen Kohle mehr und übererfüllten den Plan für Vertrieb mit über 110%. Rund 300 Jugendlichen der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-suk stellen jeden Tag durch die Bewegung der Bedienung mehrerer Maschinen und Stühle die Waren viermal so viel wie geplant. Auch die jungen Spinnerinnen der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk vollbringen durch die volle Auslastung der Haspelmaschinen bei der Produktion von Seidenfäden jeden Tag neuere Taten.